Still ist es am Sonntagmorgen in Stornoway, der kleinen Hauptstadt der Hebrideninseln Harris und Lewis. Auf dem kleinen Platz am Brunnen sitzt eine Gruppe Kinder mit ihren beiden jungen Betreuerinnen. Bibelstunde unter freiem Himmel. Die Älteren sind in der Kirche. In der Free Church of Scotland, einer kalvinistischen Abspaltung der schottischen Landeskirche, gelten strenge Regeln. Auf dieser Inselkette und vor allem in Lewis und Harris hat die Kirche historisch einen sehr großen Einfluss gehabt. Und zwar ist die Tradition hier die von der Free Church of Scotland, die sehr streng kalvinistisch ist und die das Leben auf den Inseln über die letzten 200 Jahre oder so sehr stark gefärbt hat und sehr anders gefärbt hat als vielleicht auf dem Festland, obwohl ich sagen muss, dass auch auf dem Festland diese Traditionen eine Zeit lang ziemlich stark waren, aber das war vor etwa 50, 60 oder mehr Jahren, wohingegen es hier immer noch so ist. Berichtet die in der Schweiz aufgewachsene Schauspielerin und Theologin Esther Jameson, die seit 7 Jahren in der kleinen Inselhauptstadt Stornoway lebt. Die Kirchen der Free Church of Scotland sind ganz schlicht. Ein kahler Raum, kein Altar, kein Kreuz, keine Orgel, keine anderen Musikinstrumente. Unsere Geschichte geht zurück auf die Reformation. Damals wollten die Reformatoren den Gottesdienst so schlicht und rein wie möglich halten, so wie die ursprünglichen christlichen Gottesdienste. Dazu wurde nur das Neue Testament genommen, keine Musik, keine Instrumente. Diese kamen erst mehrere Jahrhunderte später. Erklärt der Pastor, der hier Minister heißt. Das Wort Gottes ist unsere einzige Autorität in der Kirche. In Gottes Wort, der Bibel, steht nichts, das die Verwendung von Musikinstrumenten im Gottesdienst erlauben würde. Im Gottesdienst singt die Gemeinde Psalmen. Der Pastor singt vor, die Schäfchen singen nach. Manche Wissenschaftler vermuten, dass die Gospels der Schwarzen in den USA hier ihre Wurzeln haben. Es waren vor allem schottische Einwanderer, die den Sklaven im Süden der USA das Christentum beibrachten. Vor allem der Sonntag, hier wie im hebräischen Sabbat genannt, ist den Gläubigen der Free Church of Scotland heilig. Ich bin jetzt in Rente, aber ich mache am Sonntag nichts anderes als beten, predigen und die Gottesdienste vorbereiten. Diese Aufgaben füllen meinen Tag aus. Wenn ich die Gottesdienste nicht hätte, würde ich Menschen im Krankenhaus oder zu Hause besuchen. Ich würde die Bibel lesen und Bücher, die sich auf die Bibel beziehen. Bis heute fahren am Sonntag auf Lewis und Harris keine Fähren. Anders als im restlichen Britannien sind die Läden geschlossen. Als vor ein paar Jahren das erste Flugzeug an einem Sonntag auf dem kleinen Insel-Airport landete, standen Pastoren und Gemeindemitglieder mit Protestschildern schweigend am Terminal. Nun will die Fährgesellschaft den Hafen von Stornoway auch am Sonntag anlaufen. Freitags geht die letzte Fähre aufs schottische Festland um 17 Uhr. Wer länger arbeiten muss, kommt nicht mehr weg. Und wer montags nicht frei hat, nicht rechtzeitig wieder zurück. Immer mehr Inselbewohner haben Familie auf dem Festland, die sie am Wochenende besuchen wollen. Andere wollen zum Einkaufen, zu Fußballspielen, zu Konzerten oder schnell zu kranken Angehörigen. Die Mehrheit der Inselbewohner ist wohl dafür, dass die Fähren auch am Sonntag fahren. Das weiß auch Pastor MacDonald. You've got the traffic. Die Fähren bringen Autos, Lastwagen, dann braucht man Arbeitskräfte, um beim An- und Ablegen zu helfen, beim Entladen. Dann müssen Leute auf der Fähre arbeiten. Auch die Geschichte einer Inselbewohnerin, die wegen des Sonntagsfahrverbots erst 3 Tage nach dem Tod ihres Vaters zu ihrer Mutter reisen konnte, überzeugt den Pastor nicht. Notfälle gibt es immer. Wenn man das wegen einzelner Notfälle erlaubt, muss man an alle Folgen denken, die daraus entstehen. Wenn man damit anfängt, öffnet man das Tor. Dann kommt viel Verkehr auf die Insel. Dann wollen die Leute ihre Läden öffnen. Das würde den Sabbat, so wie wir ihn kennen, zerstören. Ein Rechtsgutachten bestätigt nun die Fährgesellschaft. Überall sonst dürfen die Fähren am Sonntag fahren. Es gilt gleiches Recht für alle. Wenn sich die Reederei durchsetzt, werden die Menschen auf Lewis und Harris etwas verlieren. On a Sunday you just enjoy being yourself, your family, your friends. Am Sonntag genießt du es, du selbst zu sein. Das Zusammensein mit der Familie, mit Freunden. Du entspannst dich, nimmst eine Auszeit und am Montag hast du wieder einen vollen Tank und kannst die Woche wieder angehen. Sonntag ist einfach ein Chill-Out und Entspannungstag. Am Strand, bei einer Wanderung über die Hügel oder vor dem Fernseher im Wohnzimmer beim Formel-1 schauen, was auch immer. Lobt Inselbewohnerin Anne McCollum, wie viele, den stillen, erholsamen Sonntag. Besuch bekommt die Wolldesignerin am Sonntag lieber nur nachmittags, wenn die Nachbarn in der Kirche sind. Die Kirche will das Rechtsgutachten zum Sonntagsfährbetrieb genau prüfen. Wenn es stimmt, was die örtliche Zeitung Stornoway Gazette berichtet, werden die beiden Inseln, Harris und Lewis, eine Tradition mehr verlieren. Wir können nur protestieren. Die Gesetze gelten für uns wie für alle anderen auch. Dann müssen wir die Situation akzeptieren.